Kundgabe 5552. Empfangen durch Bertha Dudde am 11.12.1952. Auslegung der Worte Christi. Zuleitung des reinen Evangeliums. Die Worte Christi, die er auf Erden gesprochen hat, lassen vielerlei Deutungen zu und müssen trotz verschiedener Auslegung als ewige Wahrheit anerkannt werden. Darum müssen die Auslegungen aber auch dem geistigen Sinn entsprechen, den Jesus in seine Worte gelegt hat. Ansonsten sie als irrig zu bezeichnen sind und dazu beitragen, dass das reine Evangelium verunstaltet wird, dem Sinn nach. Und darum liegt eine gewisse Verantwortung darin, nach eigenem Verstandesdenken die Schrift deuten zu wollen, wenn der Geist Gottes nicht wirken kann und den Verstand des Menschen erhält. Das Wirken des göttlichen Geistes aber ist die Folge eines Lebens nach dem Willen Gottes. Und so muss sich der Mensch, der die Schrift auszulegen sich berufen dünkt, vor seinem Gewissen fragen, wie weit er den Willen Gottes erfüllt. Die Deutung des Evangeliums, der Worte Christi, muss der Geist Gottes selbst vornehmen. Dann entsprechen sie auch der Wahrheit. Denn das Wort Gottes, die Lehre Jesu Christi, ist eine Lehre des Geistes. Sie ist eine Lehre, die nur das geistige Reich betrifft und die geistige Entwicklung des Menschen fördern soll. Folglich kann nicht Weltverstand allein Gottes Wort in seinem tiefen geistigen Sinn erfassen, sondern es muss der Geist im Menschen rege sein, der nun alle Gedanken geistig richtet und den Menschen zum wahren Verständnis der Worte Jesu führt. Wird das Wort nur rein buchstabenmäßig gedeutet, dann lassen sich oft Widersprüche feststellen, die aber bei geistiger Deutung sofort schwinden. Bei falscher Auslegung aber gefährden sie die Lehre Christi. Das heißt, sie geben wohl oft Anlass zum Ablehnen, weil wieder nur der Verstand urteilet und durch Widersprüche ein Abwehrwille erzeugt wird. Und so ist es zu erklären, dass die Lehre Christi vielfach abgelehnt wird, weil die Lehrenden selbst nicht vom Geist in sich belehrt werden konnten, weil sie selbst eine falsche Auslegung annahmen und weitergaben, die über kurz oder lang zur Ablehnung führen musste, weil nur die Wahrheit Licht gibt. Irrtum aber stets die Dunkelheit vergrößert, unter der die Menschen leiden. Und wieder ist dadurch das ganze Christentum in Gefahr. Das Erkennen und Anerkennen Christi als Erlöser der Welt wird im gleichen Maße geschwächt, wie die Wahrheit geschwächt wird, weil nur durch die Wahrheit dem Menschen Licht wird und weil nur durch die Wahrheit sich der Bekennermut stärkt für den Heiland und Erlöser, dessen Liebe und Barmherzigkeitswerk so ungeheuer bedeutungsvoll ist, dass die Menschen bei rechter Darstellung und Erklärung sich auch voll und ganz zu ihm bekennen würden. Die Menschen wandeln in der Finsternis durch ihren sündhaften Zustand und werden nicht aus der Finsternis herausgeleitet. Sie finden selbst nicht den Weg, weil alles dunkel ist, das rechte Licht aber nur von Gott selbst gebracht werden kann durch seinen Geist. Wo sein Geist wirket, dort ist Licht. Und dort ist auch ein tiefer Glaube an Jesus Christus und sein Erlösungswerk. Wo aber ohne Geistwirken eine Lehrtätigkeit ausgeführt wird, dort wird nur Irrtum den Menschen unterbreitet und die Dunkelheit kann nicht von ihnen weichen. Und so wird euch Menschen nun verständlich sein, warum Gott das Evangelium in reinster Form wieder zur Erde leitet. Es sind seine Worte, die sich niemals verändern, die immer und ewig bestehen bleiben, aber durch Menschenweisheit nicht sinngemäß erläutert wurden. Nun gibt Gott selbst die Erläuterung zu seinem Wort. In fasslicher und liebevollster Weise sucht er, die Menschen einzuführen in die Wahrheit. Er spricht die gleichen Worte wieder zu den Menschen, und er erhellet den Geist derer, die ihn anhören. Er will, dass Licht werde, weil tiefe Nacht über die Erde gebreitet ist. Er will, dass ihr Menschen erkennet, was euch fehlt. Er will, dass ihr in der Wahrheit unterrichtet werdet und nun auch Jesus Christus, den Sohn Gottes und Erlöser der Welt, erkennet und anerkennet, weil ihr nur durch ihn selig werden könnet, weil sein Evangelium von euch angenommen werden muss, so wie er selbst es euch verkündet hat. Amen.